Außer denjenigen, die glauben und rechtschaffende Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen.